Einheit 8. Berlin sehen. 1-3. Wir fahren auf unserer Route jetzt durch den Tiergarten. Links seht ihr das Schloss Bellevue. Das ist der Sitz des Bundespräsidenten. Jetzt links kommt das neue Bundeskanzleramt. Die Berliner nennen das Gebäude Waschmaschine. Vor uns seht ihr den Reichstag. Und jetzt rechts das Brandenburger Tor. Dort hinten ist der Potsdamer Platz. Dort ist auch das Sony Center. Wir sind jetzt in der Straße unter den Linden. Hier sind viele Botschaften. Rechts das große Haus, das ist die russische Botschaft. Wir fahren jetzt über die Friedrichstraße. Das ist eine beliebte Einkaufsstraße. Die Staatsoper ist hier rechts. Links kommt die Humboldt-Universität. Und jetzt fahren wir über die Schlossbrücke. Links, das ist der Berliner Dom. Und dann kommt die alte Nationalgalerie. Vor uns sehen wir den Fernsehturm auf dem Alexanderplatz.